für sechs. Meine Welt ist Feuer und Blut. Es geht ums Öl, Idiot. Ölkrieger. Wir töten für Benzin. Aus der Welt ist kaum jeder Wasserkrieg. Früher war ich ein Cop. Ein Vollstrecker auf der Suche nach Gerechtigkeit. Als die Welt zerfiel, war jeder von uns auf seine Weise gebrochen. Es war schwer zu sagen, wer verrückter war. Ich oder alle anderen. Okay. Hallo. Ich da in der Bahn mit dem gesperrten Ohr, den Mond und die Sonne, den Blick empor, das Kinn raus aus der Bahn, hat da ist Scheibe zur Haaresbreite, nutzt den Tag, nutzt die Nacht gewissenhaft. Auf nach DD und springe ab rein ins Gewimmel, Sportfreude spillen. Und irgendwie ist der Sultan dann auch schuld dran. Pedigree, drei geprügelt, Soten, halte mich am Bügel fest. Um meine Gefühle zu ordnen. Der Verklappern der Edding-Dose. In der lässigen Hose. In der Tasche. Durch Aspekt und Insektor sitze mit Cocktail, nimm trotzdem für Leute, die unter Schock stehen. Läuft es bei mir geschmeidig wie Hockey, Dr. Relay, Doc Relatate, meine Bonnie Tate ist ein Roleplay. Zoe says, my mother's kidding me, Morrissey, Musik reinhören und sie schaut und sieht aus wie ein Hund, der mal raus will. Zwischen meinen Beinen geb ich Leinen weißer und grausi. Limo Proviant, Intro Foliant, wessen Hut du trägst, wessen Lied du singst, wessen Tanz du tanzt, Goldschmidt, Holzschnitt, 24 Sektor, 24 Detektor, Delete, Delete, Dresden Stadtfest, raus aufs Backblech, Sektor Inspektor, Sektor Protektor, eine ZVS markiert die Stelle, wo ein Schatz begraben liegt. Und diese Ratten überall, Sekt im Selektor, straight aus der Sektor. Sekt im Selektor, Sekt im Sektor, Brustreflektor und Speed ist der Drunken Cheat, um neu anzufangen. Beavis means Speed, Clean Slam, komm, Levi, wer ist der Bell? Und man will mit dir doch nur die Welt Veränderten haben, zum Guten und zum Schlechten, oder nur um zu sagen, etwas Verändertes gehabt zu haben. Du bist schön, du bist aus Gold. Pferde stehlen kann sie nicht, sie ist allergisch gegen Schimmel. Und Erfahrungen sind teuer, ich bezahle euer Weltbild selbstgefälligst. Prophylaxe auf das Schöne als Ideal und das selbstbewusste Zähneputzen, das man viel zu oft vergisst, nimm es eis. Und ich hab mir Zeit genommen, reichlich. Reichlich Zeit genommen, um hierher vorbeizukommen, Dresden Sektor Sieg. In Game of Thrones, die Gefangenen, fettes Sample. Oder falls, wenn Pilze einen Platz okkupiert haben, wächst da kein anderer Pilz mehr über die Nacht. Denk mal nach, Sektor Wasser, Strahlung plus 10, Pangea, Bangoa, Frauen, Sicherheit und Pfeffersprays, Rapperspray, Tekken Game, Hamster, weiße Hamster kaufen, Haufen weißer, ausverkaufter Hamster draußen. So viel Sextors, so viel Sektor, so viel Sex Inspektor. So viel Kollektor, Kollektiv, Straßenschraub, Gas-Chamber, bewege mich von der verstrahlten, dreckigen Wasteland, Fabrik, Ruinen halte, mit aller Seelenruhe, in die weiße, saubere, im Gasdecker, Enklave, auf der Suche nach Farbe, Wissen und Farbe, doch erst einmal die Hände waschen und nen grünen Apfel essen, nen Kaffee trinken und keinen Cent bezahlen, all inclusive. Even the cops get on their knees. Ja, schön vollgefuttert. Gut unterwegs. Keinen Cent bezahlend, Mann. Mach das schon, Leute. Gasdecker läuft. Ich seh mich von oben wie ein altes Fallout. Bewege mich im Inventar, bin weder überladen noch abhängig von Ginger Spa. Doch der Milch zum Kaffee fehlt und gehe laut und gähnend zu dem Edeka. Fred Berry Hemd, Fritz sagt, was man in die Endzeit mitnimmt. Den Geruch von Zeichentusche, eine Kartusche voll und eine Karte voll Indigo-Blau. Kobaltblau, Ultramarinblau, Titanweiß und Zahnseide, ein Ölen mit ein Ölen, kalt gepresst. Das Buch riecht wie ein Gewächshaus, Zinnober zwischen Schiefer und Ocker aus. Frankreich, ein Löschbett voller Kugelschreiber, Cyborg-Skizzen, Indisch-Gelb, das erste weltumspannendste Netz. War das Kunstgeschäft der Farbenhandel von Pangea nach Atlantis, an der Hand, bis die Farbe an der Wand sitzt. ZVS aus Enterhaken. Ich war mal auf dem Dach, Stadt kurz und knapp, Endgame am Abend. Boss besiegt, auf den Kopf gezielt, alles gemacht, es wird Nacht. Menschen gehen ihren Hobbys nach, wie Zombies nach Lachgas. Ich verlasse mich auf dich, ich verlasse diesen Trip. Hinterlasse ein sattes Ratzfass aus der Trapperstadt um Kalamav. Einen Zwischenstopp im Zeitenstrom und hättet der Kaffee mit Extras ohne Kids bestellen sollen. 2 für 6 Elements im Café, trinke zwischen frischen Trischblumenduft und rauschendem Wasser neben Feigenbaum mit etwas Tee wie Hibiskus. Und zwischen den Tischen rennen die Eichhörnchen herum, es wird Nacht, Indigo blau und das Orange. Das Orange der Laterne erhält die alte Militärkaserne. Ich muss achtsam sein. Auf dem Pflasterstein, weg vom Sektor-Detektor. Sektor-Protector, Sektor-Tech-Yo. Sektor-Swag nur, Sektor-Inspektor. Ich schnapp ein Inventar und bin in Fahrt. Um im Zug noch ein Schlüssel zu Erlebnis. Ich reiß den scheiß Flügel raus, aber herab nach Chemnitz. Bei Leuten schlafen kenn ich noch nicht genau, was soll's. Da wo ich herkomm, wird genauso getauscht. Während du dich auf den Boden legst und auf Hilfe wartest, gebe ich dem Hund ein Stück meines Rinderbratens, nen Sample von das Boot und zäh. Und immer sind diese Erkenntnisse nicht belastbar, stammen aus nicht belastbaren Quellen, sind unbestätigste Einzelmeldungen oder ohne belastbare Substantiierung gewonnen. So klingt es, wenn Volksvertreter fragen und die Regierung ihr Wissen verschleiert. Ja. Aber ab zum Hechtfest und ins Gedächtnis und immer wieder Schlüsselmomente in Dresden oder Chemnitz. Die Grauzone ist dick, man nennt sie Kalzone, weil ich darin Halbtote vom Halsband des Galgens hole. Pepsi präsentiert die Antifa aus Transsilvania, laufe vorbei an Standsteinfassaden, dazwischen stehen Schoko-Koalas. Grenzwertig, ist das ein Keks? Ne, ich kenn das, seitdem ich Simpsons sehe. Geht in die Hose wie ein Anzugshemd, um ihre Hügel zu besteigen. Teller, Minen, Sellerie, selten so wie Sophie. Trinkfest wie ein Plastikbecher, Manifester, zu viel Fett, zu viel Fettstift. Auf den Tagesrückblick, am Fahrradrücklicht. Goodbye, Dresden, wir sehen uns demnächstens. Eine schöne Sektorparty, Alter. Gib mal wieder ab. Mm-hmm.